Also Ihr Ehemann war Staatsanwalt und dessen Vater war Oberstaatsanwalt in Köln? Ja, richtig. Gibt es noch mehr Beziehungen? Und Ihr Bruder ist bei der Polizei in Bielefeld? Mein Bruder ist bei der Polizei in Bielefeld, ja. Aber die pflegen nicht so den Kontakt, die kennen sich jetzt nicht wirklich, ne? Und dann gibt es halt diese Oberstaatsanwältin, die mit dem Vater von meinem Ex-Mann eine Lebensgemeinschaft führt, ohne dass der halt von seiner Frau geschieden ist hier. Und die ist halt auch Oberstaatsanwältin. Wobei ich nicht weiß, ob sie nicht vielleicht langsam mal in Rente gegangen ist oder ob die noch tätig ist jetzt in diesem Jahr. Eine Familienbande. Ja, eine Familienbande. Und die Schwester von ihm ist auch Oberstaatsanwältin, allerdings in Potsdam. Die habe ich nie Also kennengelernt. haben wir jetzt schon drei Staatsanwälte, kann man sagen. Wir haben schon drei auf jeden Fall. Er ist Staatsanwalt, Ja. sein Vater ist Generalstaatsanwalt gewesen, war das so richtig? Oberstaatsanwalt. Oberstaatsanwalt gewesen Ja. und die Schwester ist. Die Schwester ist meines Wissens Oberstaatsanwältin in Potsdam. Ja. Und die Lebensgefährtin von diesem Vater, also von meinem Ex-Mann, der Vater, der hat eine Lebensgefährtin, mit der lebt er in Bad Honnef zusammen. Und die ist auch Oberstaatsanwältin, auch bei der Staatsanwaltschaft in Köln. Das heißt, eigentlich noch eine Arbeitskollegin von meinem Ex-Mann sozusagen. Also ich war auf dem Weg zur Schule am 22.12. und wollte die Kinder von der Schule mittags abholen. Und da hatte ich halt auf dem Weg, hat mein Handy geklingelt und da war dann der Ex-Mann dran und sagte nur, du brauchst gar nicht zur Schule fahren, die Kinder sind ab heute bei mir. So. Und die Kinder wussten überhaupt nicht, dass es einen Beschluss gibt, dass er als alleinige Sorgerecht auf einmal bekommen hat, das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht. Und die Kinder wussten auch gar nicht, dass er sie abholen würde und haben natürlich auch dementsprechend in der Schule und im Kindergarten reagiert. Ne? Haben sich also auch gewehrt, haben geweint, waren nicht zu beruhigen. Das ist später alles rausgekommen durch dieses Gutachten. Ne? Er selber gibt in dem Gutachten an, dass die Kinder, seitdem sie bei ihm sind, ne? Dass der Jüngere besonders wieder ins Bett nässt. Dass der Richard einen Nervenzusammenbruch hatte, das war der Ältere. Und dass er deswegen die Kinder in eine Psychotherapie geschickt hat. Wen hat denn der Herr Staatsanwalt schon alles verprügelt? Zählen Sie mal auf. Also mich dreimal und meine Mutter hat er einmal, ist er handgreiflich geworden und hat sie gegen die Wand geschubst und ja, also meine Warum Mutter das? hat er dann auch eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft hier gemacht. Warum hat er sie geschubst? Er hatte meine Mutter geschubst damals, Warum? weil meine Mutter war damals dabei, als ich gerade im Auszug begriffen war aus der Wohnung damals oder aus dem Haus da. Und da kam es zu irgendwelchen Sachen, die der Ex-Mann halt. Er wollte nicht, dass meine Mutter, also die Mutter von ihm anruft, weil die wollte jetzt mal ganz klar was dazu sagen, wie er sich hier auch aufführt und dergleichen. Und da hat er ihr den Hörer aus der Hand gerissen, hat sie da in diese Ecke gedrückt und an die Wand geschubst. Und ja, er wollte einfach nicht, dass der Kontakt zu seiner Mutter hergestellt wird. Weil. Er hat ja nur seine Mutter, ne? Mehr hat er ja nicht. Alle anderen halten ja nicht zu ihm. Und Er wollte halt nicht, dass irgendwas Schlechtes über ihn bei seiner Mutter erzählt wird. Das war einfach nur der Grund. Ja, und dann ist es halt auch bei einer Kinderübergabe, die haben wir ja eh schon auf neutralem Boden gemacht, sprich immer an so einem öffentlichen Obi-Parkplatz hier in Bergisch Gladbach. Ja, es ist dann so weit gekommen, da hat er seine Mutter mitgebracht an dem Tag und seine Mutter stand da mit der Filmkamera und hat die ganze Zeit uns und mich und meinen Freund gefilmt und auch die Kinder, wie sie dann zu meinem Auto gehen. Und da habe ich zu ihr gesagt, sie soll das doch bitte sein lassen. Ne? Das verstößt auch gegen unser Persönlichkeitsrecht. Soll das bitte mit dem Filmen lassen. Nö, sie hat sich fein alles aufgenommen mit ihrer Kamera und dann habe ich gesagt, sie möchte das bitte lassen, sonst nehme ich ihr die Kamera weg. Sie hat weiter gefilmt. Und dann habe ich ihr versucht, die Kamera wegzunehmen. Ja, und dann ging es los, ne? Da hat er mich auf mich eingeschlagen. Seine Mutter hat mich an den Haaren gezogen. Er hat dann mir den Arm zurückgebogen. Ja, das hat mein Freund dann gesehen, der die Kinder gerade zum Auto gebracht hatte. Und ist natürlich mein Freund angerannt gekommen, hat versucht, mir zu helfen. Und da hat der Herr Staatsanwalt dann erstmal meinen Freund vermöbelt. Und seine Mutter, die hat mich getreten und geschlagen und hat mich an den Haaren gezogen. Also ich habe 2 Tage lang hier übelste Schmerzen auf der Kopfhaut gehabt und ja, die blauen Flecke und dergleichen habe ich halt wieder von der Polizei fotografieren lassen. Interessiert aber keinen Menschen, weil wir haben das zur Anzeige gebracht. er hat es nicht zur Anzeige gebracht und behauptet auch noch, das wäre so nicht gewesen. Und damit ist die Sache dann wieder von dem Herrn Oberstaatsanwalt Schütz natürlich eingestellt worden. Aber es sind andere Sachen vorgefallen, die finde ich genauso erschreckend und das liegt auch dem Jugendamt vor, das liegt auch dem, der Verfahrenspflegerin vor, dem Oberlandesgericht. Sind andere Sachen vorgefallen, wo ich sage, das ist auch nicht ganz in Ordnung. Sprich, es geht in den sexuellen Bereich, wo bei mir als Mutter sämtliche Alarmglocken schrillen. Ne? Also wenn mein Sohn mir erzählt, dass er, dass sie mit dem Vater in ein Tiergeschäft gegangen sind und haben sich erstmal 3 Hundeleinen gekauft und dann hat der Vater denen zu Hause gezeigt, wie man eine Hundeleine anlegt und hat mit denen erstmal Hund gespielt, da frage ich mich auch, ne? Die haben keinen Hund, was soll das alles? Was sind das für komische, also in meinen Augen perverse Spielchen? Ne? Dann gab es einen anderen Vorfall. Halt, der Staatsanwalt hat den eigenen Kindern eine Hundeleine angelegt? Er hat 3 Hundeleinen gekauft. Ja. Also das war ganz komisch, wir sind hier einfach durch die Gegend spaziert und auf einmal sagte mein Sohn zu mir, hier in dem Tiergeschäft, da waren wir mit dem Papa drin. Ich sag, ja, und das habe ich gesagt, was willst du, was habt ihr da gemacht? Ne? Ja, wir haben 3 Hundeleinen gekauft. Ich sag, für wen kauft ihr denn 3 Hundeleinen? Eine für mich, also eine für den Bruder und eine für den Papa. Ich sag, und was macht man bitte schön damit? Ich sag, ihr habt doch keinen Hund, ihr habt doch kein Haustier. Ja, dann zu Hause hat er denen gezeigt, wie man die Hundeleine umlegt, das heißt um den Hals legt, und hat mit den Kindern dann da Hund gespielt. Ne? Der Peter hat dann mir später erzählt, warum er da nicht hin wollte. Und zwar möchte er nicht, dass der Papa immer diese Zeckenkontrollen abends durchführt. Und da habe ich auch gesagt, was für Zeckenkontrollen, ne? Ja, und dann stellte er sich halt im Bad, hatte sich ausgezogen, ganz nackig, steckt, beugte sich nach vorne, ne, spreizte so die Pobacken auseinander und meinte, ja, ob ich nicht jetzt eine Zeckenkontrolle machen wollte. So Zecken. Würde der Papa das immer machen. Ich sag, das kann doch nicht wahr sein, ne? Ich sag so, wo suchten der nach Zecken und was sollten diese dämliche Haltung hier, ne? Das ist doch völlig, völlig unnormal. Ja, und deswegen wollte er auch nicht zum Papa gehen, weil er da Angst vor hat. Da stand mein älterer Sohn, der war dann, glaube ich, 4 muss er gewesen sein, auch im Bad bei meiner Mutter und rieb sich so immer in seinen kleinen Pillermann da und meinte immer, Manu, der wird ja gar nicht groß. Und da hat meine Mutter ihn ganz, ja, da auch angeguckt. Ich meinte, was soll das denn, ne? Na, was machst du denn da überhaupt? Ja, wenn der Papa das macht, dann wird der groß. Ja, oder ist meine Mutter auch komplett erstmal aus den Wolken gefallen. Ja, dann hat der Sohn wohl gesehen, wenn der Papa sowas macht. Ja, dann ist voll auszugehen, ne? Also wir sind auch mittlerweile schon in die Politik gegangen, aber das wir kommen nicht weiter, ne? Wir kommen einfach nicht weiter hier. Also ich bin auch jetzt gerade dabei, mich mit der Presse auseinanderzusetzen, ob da jemand Interesse hat, das zu veröffentlichen. Wir sind doch auch unterwandert. Ganz schlimm. Bitte? Die Presse ist auch unterwandert. Da gibt es Beteiligungen von Parteien. Zum Beispiel haben wir in Bielefeld eine Zeitung, die, ich denke, das ist wohl die Neue Westfälische. Aha. Und die sei wohl zu etwa 60% oder 70% von der SPD. Mhm. Ja, und wir haben hier die Bild-Zeitung, die hier auch immer wieder erscheint. Also da stellen wir auch immer wieder fest, dass hier alles nur, das sind einfach gesäuberte Zeitungen, ne? Die haben eine bestimmte Richtung, die sie verfolgen, ne? Und das ist immer wieder festzustellen. Also die Bild-Zeitung will zum Beispiel meinen Fall nicht bringen, ne? Das ist, obwohl sie ja hier... Die Bild-Zeitung könnte jeden Tag von vorn bis hinten nur Fälle dieser Art schildern. Ja, aber das ist wichtiger, dass Thomas Gottschalk kein Wetten, dass mehr macht. Ne? Es wird mehr gelesen. Die Leute würden ja gelangweilt werden, wenn sie jeden Tag solche Dinge lesen würden. Und sie würden wahrscheinlich Angst haben, die Zeitung zu kaufen. So muss man das sehen. Leute mal wach werden hier, ne, in diesem Land. Weil die haben ja, man hat ja keine Rechte mehr. Ne? Rechtsmittel hat man. Ja, Rechtsmittel, wenn sie einem gegeben werden. Wenn sie einem gegeben werden. Das ist leider so. Ach, so ja. Was haben Sie denn überhaupt für einen Fall erlebt? Ja, also ich habe Folgendes erlebt. Also ich habe 2002 geheiratet, einen Herrn Staatsanwalt hier aus Köln. Ja. Dann 2002 ist mein erster Sohn geboren, 2004 ist der zweite Sohn geboren und 2006 habe ich mich bereits von dem Herrn getrennt und 2008 die Scheidung ist schon über die Bühne gegangen und ja, der Mann war schon während der Ehe reichlich auffällig, hat versucht, seinen Oberstaatsanwalt hier zu machen und ist dabei ja psychisch zusammengebrochen, hat sich in Behandlung begeben, wie gesagt, ich habe mich dann 2006 getrennt, ja, und dann ging das volle Programm hier los. Was für eine Behandlung war das denn, in die er sich begeben hatte? Psychotherapie. Hat er mir selber nie was drüber gesagt, was genau da war. Die Diagnose kenne ich bis heute nicht. Und ist der Beruf wohl etwas ungesund, hm? Ja. Der Beruf des Staatsanwalts oder der Versuch, Oberstaatsanwalt zu werden, scheint wohl mit den Vorstellungen dieses Herrn Ehemann nicht ganz im Einklang gestanden zu haben. Das, also, dem war er einfach nicht gewachsen, weil er ist in meinen Augen sowieso kein super toller Herr Staatsanwalt hier. Hat auch selber immer gesagt, dass er bei seinen Kollegen nicht wirklich beliebt ist, sag ich mal. Und ja, wie gesagt, dann nach der Trennung ging es dann los. Die Kinder waren 2 und 4 Jahre alt. Und dann hat er direkt angefangen, wenn der Jüngere zum Beispiel mal einen Tag nicht zu ihm wollte, ne, der war 2 Jahre alt, wie gesagt, da hat er sofort immer die ganzen Strafbescheide geschickt, sprich, ich sollte Zwangsgeld bezahlen oder dafür in Haft gehen. Mhm. Das Gericht hat dem hier immer stattgegeben, dem Amtsgericht im Berge. Immer? Die haben immer gesagt, dass ich das Kind rauszugeben habe. Und das Ganze läuft hier über einen Herrn Richter Becker, der hat ja auch keinen guten Ruf in diesem Ort. Und Herr Richter Becker hat natürlich immer gesagt, ja, ist alles gut, das Kind muss zum Vater. Also es war überhaupt kein Verständnis da. Aber es ist auch nicht oft vorgekommen. Meistens ist es auch so gewesen, dass ich das Kind dann einen 2. Tag nachgebracht habe, wenn er sich wieder ein bisschen beruhigt hatte oder so, dass er wenigstens einen Tag mit dem Vater verbringen konnte. Es war also ganz selten. Also in der Regel hat der Umgang immer stattgefunden. Das Ganze zog sich dann so bis nach der Scheidung. Dann hat er nach der Scheidung hat er für mich eine rechtliche Betreuung angeregt beim Amtsgericht. Also ich muss dazu sagen, ich bin völlig normal. Ich bin in keiner Psychotherapie, bis heute nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das bis heute überstanden habe. Ich bin arbeitsfähig, das heißt, ich bin Krankenschwester auf einer Intensivstation, habe auch die Zusatzausbildung. Ich bin völlig normaler Bürger, der seine Kinder auch völlig normal erzogen hat. Gibt es auch Belege vom Kindergarten und von der Schule. Und ja, wie gesagt, er hat dann für mich eine Betreuung angeregt und ist damit auch erstmal durchgekommen. Das heißt, das ganze Ding ging dann los. Ich sollte mich einer Begutachtung unterziehen und dergleichen. Da habe ich mich natürlich erstmal gegen gewehrt, habe auch immer gesagt, das mache ich nicht. Wofür, weshalb, warum? Was für einen Grund hat er denn angegeben dafür, dass Sie eine Betreuung bräuchten? Ich bräuchte eine rechtliche Betreuung. Wofür? Begründung? Wurde einfach so in den Raum gestellt. Und das Amtsgericht hat dann sofort wieder zack gesagt, ja, die Frau sowieso braucht, wir müssen das untersuchen, ob sie eine rechtliche Betreuung braucht, ob die überhaupt prozessfähig und geschäftsfähig ist. Mhm. Das Ganze ging 2 Jahre lang so. Und dann habe ich mich in der Zwischenzeit, hatte ich endlich einen Rechtsanwalt, weil ich habe auch viel alleine gemacht, weil ich auch das Geld nicht mehr hatte irgendwann. Dann hat mein damaliger Rechtsanwalt gesagt, ja, dann geh doch dahin. Dann bin ich hier zum Gesundheitsamt hingegangen. Und ja, ich bin auf jeden Fall geschäftsfähig und prozessfähig. Das hat man mir dann auch später bestätigt. Und man hat mir aber reingeschrieben, ich sei paranoid. Mhm. Da habe ich auch gesagt. Begründung? Keine Begründung. Also dann stimmt's auch nicht. Es stimmt nicht, nein. Und es ist vor allen Dingen, es ist eine Diagnose, also so, es gibt ja diese Schlüssel, diese ICD-Schlüssel. Naja, das wird üblicherweise irgendwo auf Übersee wohl abgesprochen, was und, eine Krankheit ist und was nicht krank ist, ja, das und so weiter. Also dieser Schlüssel, der da genannt wurde, stimmt überhaupt nicht damit überein. Und er hat das auch an nichts festmachen können. Aber ich wäre paranoid. Das ist ja immer gut, wenn sowas immer mal erstmal im Raum steht, weil dann kann man damit ja weiterarbeiten. Zumindest die Gegenpartei kann damit ja weiterarbeiten, ne? Und ja, das war erstmal der erste Punkt. Und dann, vor 2 Jahren, am 22. Dezember, da wollte ich meine Kinder von der Schule abholen. Und da war ich auf dem Weg dahin, da kriege ich auf einmal einen Anruf auf dem Handy, du brauchst die Kinder nicht mehr abzuholen, die sind schon bei mir. Waren die Kinder einfach abgeholt worden von ihm. Kinder haben natürlich den größten Protest gemacht, wie ich später erfahren habe. Und wussten ja auch von nichts. Da hat er tatsächlich einen Tag vorher vom Amtsgericht hier in Bergisch-Gladbach von diesem Herrn Richter Becker einen Beschluss bekommen, dass er das alleinige Sorgerecht hat. Von heute auf morgen. Ohne, dass ich angehört worden bin in der Verhandlung, ohne, dass meine Kinder angehört worden wären, ohne, dass ein Bericht vom Jugendamt vorlag. Ne? Ich wüsste auch nicht, wozu, weil die Kinder leben hier in einer völlig tollen, normalen Umgebung. Auf einmal waren die Kinder weg. So. Hatte denn das Amtsgericht und dieser Herr Richter Becker und die Staatsanwaltschaft die gleiche Kantine benutzt? Das Amtsgericht Bergisch-Gladbach ist schon hier in Bergisch-Gladbach. Also ich denke nicht, dass die... Haben die das gleiche Gebäude? Nein, auf keinen Fall. Bei uns ist das so. Staatsanwaltschaft, Amtsgericht, Landgericht Und am Arbeitsgericht, die haben alle den gleichen Klotz. Deswegen benenne ich das ja auch den Korruptionsklotz Bielefeld. Das ist, weil die Sache fing hier in Bergisch Gladbach an. Deswegen ist beim Amtsgericht gelaufen. Die haben ja nur ein Amtsgericht. Und es geht ja dann weiter zum Landgericht in Köln später, wenn ich Beschwerden gemacht habe oder dergleichen. Oder ich habe ja auch mehrfach Befangenheitsanträge gegen den Richter gestellt, die alle natürlich abgelehnt worden sind. Der ist ja nicht befangen. Und ja, dann haben wir natürlich erstmal einen Widerspruch gemacht beim Oberlandesgericht in Köln, dass ich das Aufenthaltsbestimmungsrecht bekomme und auch meine Kinder wieder zurückbekomme. Das hat jetzt sage und schreibe 2 Jahre gedauert. Und in der Zwischenzeit hat man noch ein Gutachten machen lassen. Die Gutachterin sagt natürlich, dass die Kinder besser beim Vater aufgehoben sind, obwohl die Kinder neuerdings ja in die Betreuungseinrichtung von der Schule von morgens bis abends gesteckt werden. Die Kinder verwahrlosen. Ich habe Bilder. Das heißt, die werden überhaupt nicht mehr gepflegt. Die bekommen auch nicht ordentlich zu essen da. Die Kinder selber haben dem Richter gesagt, ich möchte wieder nach Hause. Das haben sie dem Richter Becker gesagt. Das haben sie den Richtern vor dem Oberlandesgericht gesagt. Und der Ex-Mann hat mich auch, das ist auch aktenkundig, mehrfach geschlagen. Da habe ich auch Strafanzeigen gestellt. Halt, wer hat wen geschlagen? Er hat mich geschlagen. Und auch vor den Kindern. Ihr Mann? Ja. Ach so. Und das ist alles aktenkundig, aber nichtsdestotrotz kommt dann vor 4-5 Wochen hier ein Beschluss nach 2 Jahren. Wie hat er sie denn geschlagen? Nee, dass die Kinder... Wie hat er sie geschlagen? Wie? ...kein Sorgerecht bekomme und dass ich auch mein Aufenthaltsbestimmungsrecht nicht zurückbekomme. Jetzt sagen Sie mal, wie hat er sie denn geschlagen? War es eine Ohrfeige oder war das mehr? Ja, getreten und auf den Oberkörper eingeschlagen. Und... Ja, so mahnend oder feste? Nee, richtig fest. Und blauer Fleck? Bitte? Blaue Flecken? Blaue Flecken und Kratzspuren und... Auch noch? Ja, habe ich auch damals zur Polizei, aber der Polizei aufnehmen lassen. Aber die Polizei hat damit nichts gemacht, ne? Und mein Freund ist damals auch von ihm zusammengeschlagen worden. Und der musste sogar ins Krankenhaus. Ist auch alles aktenkundig. Es hat aber keinen interessiert. Wie groß ist denn dieser Staatsanwalt? 1,84 Meter. 1,84 Meter. Ist er kräftig? Ich finde ihn nicht kräftig, aber geht regelmäßig ins Fitnessstudio, ne? Da hat er Geld für, aber Geld für die Kinder hat er. Ja, ist er wahrscheinlich ein bisschen kräftig. Na gut. Ja. Ja, und ich bin halt auch was kleiner, ne? Auf jeden Fall, die ganze Sache geht insofern noch weiter, weil man hat ja versucht, mich zu entmündigen, was nicht geklappt hat. Ich habe dann ja immerhin meine Prozessfähigkeit und Geschäftsfähigkeit bestätigt. Und jetzt prozessiere ich aber mittlerweile schon seit 5 Jahren, dass ich immer noch auf den nachehelichen Unterhalt klage. Ich klage immer noch auf meinen Trennung, also immer noch auf ausstehendes Trennungsunterhalt. Ich klage alles möglich eigentlich. Und immer, Herr Richter Becker lehnt alles ab. Herr Richter Becker lehnt meine Prozesskostenhilfe ab. Ich muss jedes Mal zum Oberlandesgericht gehen, die das dann auch ablehnen. Und das Schönste, was jetzt vor 14 Tagen gekommen ist, der Ex-Mann hat nämlich Unterhalt für sich und die Kinder beantragt. Und ich soll ja, weil ich ja jetzt grundgesund bin, jetzt bin ich ja nicht mehr, ich bin ja nicht mehr krank, jetzt soll ich 400 Euro Unterhalt ab Januar zahlen. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Unterhalt an den Staatsanwalt? Unterhalt an den Herrn, also für die Kinder. Ne? Für die Kinder soll ich jetzt zahlen. Er verdient 4.300 Euro im Monat. Mhm. Und ich habe hier derzeit nur eine halbe Stelle als Krankenschwester, weil ich im Moment auch nicht mehr hier auf die Reihe kriege, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt soll ich zahlen, ne? Wie alt sind die Kinder nun? Die sind mittlerweile 7 und 9. Mhm. Das sind Sachen, wo ich jetzt stelle ich wieder Befangenheitsanträge gegen alle 3 Richter da, aber das wird auch wieder auf nichts hinauslaufen. Ja, die Befangenheitsanträge sind nach einem gewissen Muster zu stellen, da gibt es eine Rechtsprechung zu, die kann ich Ihnen dazu senden. Das muss man wissen, wie man die stellt. Mhm. Das ist nicht so einfach. Da gibt es gewisse Urteile darüber, wann sie anzunehmen sind und wann sie abzulehnen sind, das muss man kennen. Da gibt es ein Buch drüber, ich habe 3 Bücher darüber. Ja, kann ich mich ja mal hier schlau machen dann. Ich habe ja ein Buch verschriftet, das könnte ich Ihnen sogar als E-Mail zusenden. Ja, das ist von einem Richter vom Oberlandesgericht Köln. Ich glaube, von dem habe ich auch schon mal gehört. Ja, Egon Schneider. Der jetzt im Ruhestand ist, ne? Ja. Ja, ja. Ja, okay, das habe ich mir hier notiert. Da kann ich auch mal gucken gehen. Das ist eigentlich so im Groben die Geschichte, ne? Also es ist einfach Fakt ist, dass hier nie was vorgelegen hat. Auf einmal waren die Kinder weg. Ne? Man wirft mir hier dauernd irgendeine Bindungsilloyalität vor, was überhaupt nicht stimmt. Ne? Und ja, alle alles, was mit mir zu tun hat, wird grundsätzlich abgelehnt. Ich klage auch schon seit 4 Jahren auf nachähnlichen Unterhalt. Also, nee, seit 3 Jahren sind es jetzt, 3 Jahre. Habe ich bis heute nicht bekommen, obwohl er mir zusteht, auch vom Oberlandesgericht abgesegnet. Also ich bekomme gar nichts hier, ne? Ich bin einfach nur hier der Buhmann und kann gucken, wo meine Rechte bleiben und vor allem auch die Rechte der Kinder. Und am schlimmsten ist es, ich finde, das ist die totale Verarsche für die Kinder. Die werden da vor das Oberlandesgericht gestellt und werden nach ihrem Herzenswunsch gefragt. Ne? Da haben sie gesagt, wir möchten auf jeden Fall zu unserer Mama wieder zurück, weil da ist einfach alles schöner, besser, da kriegen wir was zu essen, da brauchen wir nicht den ganzen Tag in die Schule. Die wollen ihr altes Leben zurückhaben. Und was macht das Oberlandesgericht? Das sagt, ja, tut mir leid, Edge Badge, ne? Bleibt aber beim Vater. Obwohl die genau wissen, wie die Zustände da sind. Das Jugendamt hat nie irgendeine Stellungnahme abgegeben. Die haben nichts Schriftliches eingereicht. Da steht immer nur, Jugendamt war zwar anwesend, gibt aber an, dass sie in dem Fall im Moment nicht mehr so involviert ist und gerade im Urlaub war oder dergleichen. Ne? Also da gibt es überhaupt gar nichts vom Jugendamt. Dem Jugendamt liegen aber wiederum sämtliche Schriftsätze von mir vor, also wirklich mit Bilderreihen von Fingernägeln und Fußnägeln und von zerschnittenen Haaren, weil er schneidet die Haare von den Kindern. Er geht ja nicht zum Friseur, um 8 Euro auszugeben, das ist zu teuer. Die lässt er ja von seiner Mutter schneiden, die hat das ja auch nicht gelernt und dann sehen die Kinder ganz schlimm aus, die schämen sich, in die Schule zu gehen. Ne? Das interessiert den Mann aber nicht. Ja, der kauft nicht mal ein Brot, der gibt den jeden Tag morgens und abends ein Müsli, auch noch mit für die Schule. Und damit ist das abgedeckt, seine Leistung. Ne? Also ich finde das ganz grauenvoll, was meine Kinder da durchmachen. Und ich weiß denen auch nicht mehr zu helfen. Ne? Es gibt eine Verfahrenspflegerin, der liegt auch alles vor. Und nichtsdestotrotz behauptet diese Frau, die Kinder sind besser beim Vater aufgehoben. Eine Verfahrenspflegerin ist doch gerade dafür da, sich für die Rechte der Kinder und für den Wunsch und Willen der Kinder einzusetzen. Das passiert hier alles nicht. Und das ist, wo ich sage, hier läuft grundsätzlich was schief. Die arbeiten alle Hand in Hand. Ja. Und da werde ich wohl nie gegen ankommen, ne? Das ist wohl machbar, aber es ist aufwendig, dagegen anzukommen. Wer sind denn Ihre Rechtsanwälte? Oder haben Sie keine? Ja, ich habe einen, seitdem die Kinder, ja, ich sag immer, geklaut worden sind. Seit 2 Jahren habe ich einen Herrn Heindl hier in Overath, der sich da eigentlich auch, ja, ich sag mal, er hat zwar viel Zeit investiert, aber ich glaube, einfach auch nicht so den ganz richtigen Weg vielleicht eingeschlagen hat. Sie hätten von Anfang an direkt noch auch Strafanzeigen machen müssen und dergleichen und mehr Befangenheitsanträge. Also der ist diesen korrekten, sachlich-fachlichen Weg gegangen, sag ich mal. Aber der hat mich nicht weitergebracht, ne? Sind denn die Kinder ab und zu mal bei Ihnen? Die Kinder, die sind jetzt, also die wurden ja am 22. Dezember 2009 weggenommen und dann durfte ich sie ein halbes Jahr weder sprechen noch sehen, hat man sie mir einfach vorenthalten und dann durfte ich sie das erste Mal im Juni 2010 für 2 Stunden sehen mit einer Umgangspflegerin, die man auf einmal auf den Hut gezaubert hat und das war's, denn danach hat dann der Ex-Mann direkt behauptet, das schadet den Kindern, danach habe ich die Kinder wieder 9 Wochen nicht gesehen. Das heißt, ich musste erstmal wieder zum Amtsgericht und klagen, auf Umgang klagen. Und Herr Richter Becker hat gesagt, das, was ich hier begehre, diesen Umgang, ne, also sprich auch Ferien und dergleichen, das wäre so ein weit absehbarer Raum, darüber wird nicht entschieden. Das heißt, ich bin da letztendlich rausgegangen aus der Verhandlung und man hat mir nichts zugestanden, außer dass ich jetzt mit meinen Kindern einmal in der Woche telefonieren darf. Und seit November 2010 dürfen sie jetzt alle 14 Tage einmal hier übers Wochenende hinkommen. Das heißt, man könnte auch mit den Kindern ein Interview machen? Könnte man mit Sicherheit auch machen. Die könnten ja mal aussprechen und aussagen, was sie so alles dort bei dem Herrn Staatsanwalt mitmachen müssen. Ja, ja, das würden die auch alles zu Protokoll geben können. Ja, und dann könnte man natürlich damit weiterarbeiten. Dann haben Sie sicherlich keinen weiten Weg bis nach Düsseldorf zum Landtag, um sich dort mal bei den entsprechenden Verantwortlichen kundig zu machen, wie sie darüber denken. Da gibt's ein Kabinett, das zuständig ist, gewisse Leute zu entlassen und einzustellen. Und eine Person muss ja auch üblicherweise, nehme ich an, vom Oberlandesgericht dann eine Prüfung machen, ob die Person auch für diesen Dienst geeignet ist. Wie ist es beim Staatsanwalt? Wo muss der seine Prüfung machen? Also hier in Köln, meines Wissens nach. Wird er in Köln denn geprüft und eingestellt? Also ich meine, das läuft hier alles über Köln. Auch Also Oberlandesgerichte? ich meine ja. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass wir das auch schon mal recherchiert hatten und festgestellt haben, dass hier letztendlich, also die Leute, die die Prüfungen abnehmen, sind dann schon wieder irgendwo die Vorgesetzten in der nächsten Stufe, ne? Also selbst die Anzeigen wegen der Körperverletzung, die ich damals gestellt hatte, die wurden ja auch von seinem Abteilungsleiter erstmal eingestellt, ne? Und später wurden die dann ans Gericht in Bonn übergeben, weil ich ja auch gesagt habe, Köln ist befangen. Ja, hat aber auch nicht viel gebracht, denn da arbeitet dann der Oberstaatsanwalt Herr Schütz, der ist vielleicht auch schon einigen Leuten ein Begriff. Der hat nämlich alle Sachen eingestellt. Den habe ich auch für befangen erklärt und Herr Schütz sagt, er ist nicht befangen, obwohl er den Herrn Staatsanwalt kennt, obwohl er den Vater von dem Herrn Staatsanwalt kennt, weil der war auch Oberstaatsanwalt hier in Köln, obwohl er dann die Lebensgefährtin von dem Vater kennt, die auch Oberstaatsanwältin in Köln ist. Aber er ist nicht befangen. Ne? Da weiß man auch, ja, was los ist. Ja, das ist für mich eine einzige Suppe. Sie haben einen Bruder bei der Polizei? Ich habe einen Bruder bei der Polizei. Nur in Bielefeld? Seitdem ja alles so passiert ist, also merke ich ganz einfach, dass der sich ja erstmal da von der ganzen Sache distanziert und auch nicht wirklich hilfreich ist. Ne? Also hilfreich insofern, der wusste zum Beispiel, dass ich ja 6 Monate, also der wusste, dass ich meine Kinder nicht sehen durfte, nachdem man sie am 23. Dezember 2009 weggenommen hatte. Und irgendwann im März 2010 ist er dann wohl nach Bielefeld gefahren, der Ex-Mann mit den beiden Kindern, und hat sie mal mit meinen Eltern abgegeben für ein paar Stündchen. Und ja, das war aber eine geplante Sache und da hat man mir überhaupt nichts von erzählt. Da hätte man mir auch sagen können, die Kinder sind da, komm mal schnell gucken oder hol sie dir wenigstens mal für ein paar Stündchen, ne? Da wäre ich auch nach Bielefeld eben runtergefahren. Das hat er nicht gemacht und ich habe das Gefühl, ja, der hält sich da raus, ne? Und wenn dann schon eher auf die Seite des Herrn da, ne? Das ist das, was ich auch nicht verstehe. Deswegen halte ich da auch nicht so besonders viel von. Nach meiner Kenntnis sind Polizeibeamte sehr gern bereit, wenn irgendwo ein Diebstahl stattfindet oder stattgefunden hat, dass sie die Gelegenheit nutzen, selbst noch ein bisschen nachzuklauen. Und es gibt wohl kaum Polizeibeamte, die bei solchen Dingen nicht mitmachen. Da gab es einen Fall in Dortmund, war es wohl gewesen. Da hatte eine Polizeitruppe Diebstähle aufklären sollen. Und wenn die Unfallstelle also besucht wurde und war wohl die Luft rein, dann haben die in ihre eigenen Autos reingeladen. Ja, nochmal nachgeschlagen. Und zwar kräftig. Ein Polizeibeamter wurde mit vorgehaltener Waffe bedroht, damit er diese Diebstähle mitbegeht. Das findet man auch im Internet. Das war im Spiegel veröffentlicht. Ich habe auch ein paar Berichte angehört. Gestern Abend noch. Auf welcher Webseite? Bitte? Welche Webseite haben Sie denn gesehen? Das war die Seite, wo diese ganzen, also das sieht aus wie Videos, aber wenn man es anklickt, dann kommen halt diese gesprochenen Geschichten. Also kriminalstaat.de. Ich will mal schauen. Also das ist eine sehr umfangreiche Seite. Ja, habe ich mir mal notiert, gucke ich mir auch nochmal an. Ja, mein Plan war jetzt hier erstmal auch an die Presse zu gehen, auch wenn ich noch nicht weiß, in welche Richtung das so geht. Ja, die würden sich aber dann ihre Freundschaft mit den Behörden verscherzen. Bekommen dann keine Termine mehr, werden wohl nicht mehr reingelassen. All solche Dinge. Also was ich jetzt vielleicht auch noch für eine Frage hätte, haben Sie Erfahrung mit diesem Rechtsanwalt Herrn Rixe, weil der erscheint nicht auf Ihrer Seite. Kenne ich nicht. Weil der erscheint im Internet immer wieder, der ist auch aus Bielefeld und erscheint halt im Internet immer wieder, zwar, dass er sich für die Väter einsetzt, aber der holt letztendlich auch mit Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, schafft das dann doch immer irgendwie mit einer Klage durchzukommen, um die Kinder zurückzuholen. Aber den kennen Sie so noch nicht, ne? Nein, ich kann Ihnen wohl eine Rechtsanwältin empfehlen, die sehr erfolgreich in solchen Dingen gewesen ist. Da ging es auch um einen Vater. Aber vielleicht arbeitet die ja ebenso gut auch für Mütter. Das ist die Frau Azüme Seycan aus Bochum. Die habe ich mir auch schon aufgeschrieben. Türkin. Das ist der berühmte Fall. Sigargülü.

habe 2 Tage lang hier übelste Schmerzen auf der Kopfhaut gehabt. Und ja, die blauen Flecke und dergleichen habe ich halt, wie gesagt, von der Polizei fotografieren lassen. Interessiert aber keinen Menschen, weil wir haben das zur Anzeige gebracht. Er hat es nicht zur Anzeige gebracht und behauptet auch noch, das wäre so nicht gewesen. Und damit ist die Sache dann wieder von dem Herrn Oberstaatsanwalt Schütz natürlich eingestellt worden. Mhm. Also der kann machen, was er will. Wann gibt's das nächste Treffen? Zwischen wem jetzt? Ja, wegen vielleicht so einer Kinderübergabe. Gibt's da was in Zukunft nochmal? Das findet in der Form nicht mehr statt, weil nachdem das vorgefallen ist, habe ich dem Gericht geschrieben, dass ich das eine persönliche Begegnung überhaupt nicht mehr haben möchte. Und Sie könnten doch demnächst versteckt filmen, ist doch ganz gar nicht schwer. Dass wir wir haben es jetzt so geregelt, dass ich, früher, als die Kinder noch bei mir waren, dann haben wir es so gemacht, er holt freitags mittags die Kinder von der Schule ab und muss sie montags morgens wieder hinbringen, dann sieht man sich nicht und fertig. Und so wird das jetzt halt mit mir auch geregelt. Das heißt, ich darf freitags meine Kinder holen. Und haben die Kinder schon mal erzählt, sie wären geschlagen worden? Nee, die Kinder haben noch nicht, dazu habe ich auch nicht gefragt, aber das hätten sie mir auch erzählt, nein. Aber es sind andere Sachen vorgefallen, die finde ich genauso erschreckend und das liegt auch dem Jugendamt vor, das liegt auch dem, der Verfahrenspflegerin vor, dem Oberlandesgericht, sind andere Sachen vorgefallen, wo ich sage, das ist auch nicht ganz in Ordnung, sprich, es geht in den sexuellen Bereich, wo bei mir als Mutter sämtliche Alarmglocken schrillen, ne? Also wenn mein Sohn mir erzählt, dass er dass sie mit dem Vater in ein Tiergeschäft gegangen sind und haben sich erstmal 3 Hundeleinen gekauft und dann hat der Vater denen zu Hause gezeigt, wie man eine Hundeleine anlegt und hat mit denen erstmal Hund gespielt. Da frage ich mich auch, ne, die haben keinen Hund, was soll das alles? Was sind das für komische, also in meinen Augen perverse Spielchen? Ne? Dann gab es einen anderen Vorfall. Halt, der Staatsanwalt hat den eigenen Kindern eine Hundeleine angelegt? Er hat 3 Hundeleinen gekauft. Ja. Also das war ganz komisch, wir sind hier einfach durch die Gegend spaziert und auf einmal sagte mein Sohn zu mir, hier in dem Tiergeschäft, da waren wir mit dem Papa drin. Ich sage, ja, und das habe ich gesagt, was willst du, was habt ihr da gemacht? Ne? Ja, wir haben 3 Hundeleinen gekauft. Ich sage, für wen kauft ihr denn 3 Hundeleinen? Eine für mich, also eine für den Bruder und eine für den Papa. Ich sage, und was macht man bitte schön damit? Ich sage, ihr habt doch keinen Hund, ihr habt doch kein Haustier. Ja, dann zu Hause hat er denen gezeigt, wie man die Hundeleine umlegt, das heißt um den Hals legt. Und hat mit den Kindern dann da Hund gespielt. Ne? Und da bin ich aus allen Wolken erstmal gefallen. Das war eine Geschichte. Dann gab es die Geschichte, das war im Sommer 2009, als die Kinder noch bei mir lebten. Da ging es um die Sommerferien. Und da hat mein jüngerer Sohn, der war damals 5, hat gesagt, ich gehe nicht 3 Wochen zum Papa. Und da habe ich gesagt, ich kann nicht so richtig viel machen, ne? Einfach, du, der Richard kommt ja auch mit, dein Bruder ist dabei, geh hin. Nee, er wollte nicht. Er wollte nicht und ich konnte ihn da auch nicht zu bewegen. Der Ältere ist dann erstmal alleine zu ihm gegangen. Und ja, es war natürlich wieder ganz typisch. Ich habe dann sofort ein paar Tage später ein Schreiben vom Amtsgericht bekommen, dass er wieder beantragt hat, dass man mir für diesen Zeitraum der Sommerferien erstmal das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzieht und dass man mir eine Strafe wieder angedeiht von, weiß ich nicht, 1.500 € oder ersatzweise Haft, wenn das nicht passiert und das Kind ist sofort herauszugeben. Da hatte ich einmal Glück, da war nämlich der Herr Richter Becker, der sonst immer alles entscheidet, im Urlaub und es gab dann einen Herrn Richter Schüller, der hat dann klipp und klar gesagt, wenn es gegen den Willen des Kindes ist, dann bleibt das Kind bei der Mutter, Ende. Dann finden keine Sommerferien statt. Und damit war das Thema dann auf jeden Fall erstmal erledigt. Der Peter hat dann mir später erzählt, warum er da nicht hin wollte. Und zwar möchte er nicht, dass der Papa immer diese Zeckenkontrollen abends durchführt. Und da habe ich auch gesagt, was für Zeckenkontrollen, ne? Ja, und dann stellte er sich halt im Bad, hatte sich ausgezogen, ganz nackig, beugte sich nach vorne, ne, spreizte so die Pobacken auseinander und meinte, ja, ob ich nicht jetzt eine Zeckenkontrolle machen wollte. So Zecken. Würde der Papa das immer machen. Ich sag, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Ich sag, wo sucht denn der nach Zecken und was soll denn diese dämliche Haltung hier? Ne? Ich sag, das ist doch völlig, völlig unnormal. Ja, und deswegen wollte er auch nicht zum Papa gehen, weil er da Angst vor hat. Und da habe ich zu ihm gesagt, dass ich das auf jeden Fall verstehe und dass er auch dann nicht zum Papa gehen muss, ne? Wenn er solche Sachen da nicht haben möchte. Das ist auch nicht in Ordnung. Ne? Mhm. Das ist das Zweite gewesen. Ja, und das Dritte, was meiner Mutter dann passiert ist, als die Kinder auch noch bei mir lebten, bei ihnen waren, da stand mein älterer Sohn, der war dann, glaube ich, 4 muss er gewesen sein, auch im Bad bei meiner Mutter und rieb sich so immer seinen kleinen Pillermann da und meinte immer, Manu, der wird ja gar nicht groß. Und da hat meine Mutter ihn ganz, ja, da auch angeguckt. Meinte, was soll das denn, ne? Na, was machst du denn da überhaupt? Ja, wenn der Papa das macht, dann wird der groß. Ja, oder hat man, ist meine Mutter auch komplett erstmal aus den Wolken gefallen? Ja, dann hat der Sohn wohl gesehen, wenn der Papa sowas macht. Ja, dann ist von auszugehen, ne? Und dann habe ich auch gesagt, ne, ich sage, Richard, wie kommst du denn auf solche Sachen? Also meine Mutter hat das ja beziehungsweise gefragt, ne? Ja, wenn der Papa das macht, dann wird der immer groß, ne? Mehr war aus dem Vierjährigen damals nicht rauszukriegen. Aber diese Sache wurde auch dem Jugendamt vorgetragen. Das sind alles Sachen, Geschichten, die überall vorliegen und keiner stört sich daran. Hat vielleicht auch der Papa mal heimlich gefilmt? Diese ganzen Prozeduren mit der Hundeleine und andere Dinge? Das wenn man in der Staatsanwaltschaft arbeitet, dann hat man doch Kontakte zu Leuten, die solche Fotos und Filme sehr gerne verbreiten, kaufen, Kunden, all solche Dinge. Ja, das weiß ich. Genau wie bei der Polizei. Ich nehme an, die Polizei verdient sehr gut Geld damit, dass sie mit gewissen Leuten, das lässt sich auch erkennen an einem Telefonat Nummer, ich nehme an, es ist Nummer 41, hören sich Nummer 40 und Nummer 41 an. Ja. Da geht es um Polizei und Drogenhandel und solche Dinge. Da wurde ein Mann aus Bremerhaven, sagte er mir, von einigen Leuten besucht. Man hatte ihm eine Machete an den Hals gehalten und eine geladene Pistole, weil er sich geweigert hat, mit der Polizei zusammen mit Drogen zu handeln. Mhm. Die sind dann aber später verurteilt worden, wo zu 6 Jahren, die beiden Kommissare. Also ich muss sagen, das würde mich jetzt auch so gar nicht überraschen, wenn hier gerade am Gericht in Köln und auch am Oberlandesgericht diese Sachen... Der Präsident des Kasseler Verwaltungsgerichts ist wegen tausendfachen Besitzes von Kinderpornos verurteilt worden. Es ist ja einer hier vom Landgericht auch verurteilt worden. Ja? Mhm. Wie heißt er? Das war nicht mehr zu recherchieren, weil das ist sofort irgendwie aus dem Netz gegangen. Also ich habe letztens nochmal geguckt, es war ein Oberstaatsanwalt, der hier in Köln... der hatte seinen Computer an irgendjemanden verkauft, hat aber vergessen, irgendwie alles so richtig zu löschen. Und darüber ist dann rausgekommen, dass er da auch Kinderpornografie drauf hatte. Der ist natürlich sofort erstmal raus aus dem Dienst und in Frührente gegangen. Was genau daraus geworden ist, kann man nicht mehr... Dann lässt sich das ja nachvollziehen, wer vorher im Dienst war und wer dann gefehlt hat. Also was zumindest... was ja auch noch beachtet werden muss in der ganzen Geschichte ist, also die Eltern von meinem Ex-Mann, die leben seit Jahren, also das ist 15, 18 Jahren getrennt. Der Vater ist, wie gesagt, Oberstaatsanwalt hier in Köln auch gewesen und lebt halt mit einer Oberstaatsanwältin auch in Köln irgendwo in Bad Hollef zusammen. Die Mutter selber wohnt hier auch im Ort in Bergisch Gladbach und die Mutter, das ist eine sehr distanzlose, in meinen Augen ordinäre Person, die immer meint, sie ist was Tolles und was Besseres, aber auch überhaupt nichts hergibt, also jetzt nicht überhaupt nichts. Und sie hat immer gesagt, sie lässt sich nicht scheiden von dem Herrn, sondern sie hätte ihn in der Hand und sie hat auch immer gesagt, dass der Mann sich von ihr getrennt hätte, weil sie eben diese ganzen Sadomaso-Spielchen nicht mehr mitmachen wollte. Und sie hat auch Fotos, sie hat auch Videos und man hat sich auch gegenseitig aufgenommen. Also das sind Kaffeetischgespräche gewesen, die sie hier so immer von sich gegeben hat. Das sind Geschichten, die selbst meine Eltern kennen, weil die waren ja auch ab und zu mal uns besuchen, aber das waren dann schon Gründe, warum meine Eltern bald nicht mehr gekommen sind. Also von der weiß ich einfach, dass gerade diese Neigung zu dem Sadomaso in der Familie schon ist. Und ich meine, ich sag jetzt mal so, ne, wie der Vater, so der Sohn, der wird von denen nichts anderes vorgelebt bekommen haben, ne? Und ist in meinen Augen recht beziehungsgestört. Ne? Er hatte nie eine längere Beziehung, mein Ex-Mann. Ich glaube, die Ehe war jetzt die längste Beziehung wahrscheinlich in seinem Leben. Warum hatten sie denn sich überhaupt getrennt? Ich habe mich getrennt, weil er eben dieses, also ich nenne es immer symbiotisches Verhältnis da mit seiner Mutter hatte und weil er halt auch für mich schon auffällig war, ne? Weil er einfach auffällig war in der Hinsicht, dass er gerade als diese Erprobung auch anfing, wirklich so eine Art Depressivität an den Tag gelegt hat und da nur noch auf dem Sofa rumsaß oder er lief hektisch durch die Wohnung. Also sehr auffällig gewesen ist. Er hat ein sehr egozentrisches Leben geführt. Das heißt, die Kinder und ich haben sowieso nichts von dem gehabt. Das heißt, er ist zur Arbeit gegangen, nach der Arbeit grundsätzlich in das Fitnessstudio und abends um 19 Uhr war er dann zu Hause. Und hat letztendlich überhaupt nichts zur Erziehung und dergleichen beigetragen. Also für mich war es genauso ob ich verheiratet bin oder nicht, ne, das, da war kein Unterschied. Also nach der Trennung war es für die Kinder auch überhaupt kein Unterschied erkennbar, ne? Weil ob der Vater da war oder nicht, das war eh nicht zu spüren. Und ja, dann kam auch einfach noch dazu dieses gestörte Sexualleben von ihm, ne? Wo er, also es hat ja bei uns dann eh schon nicht mehr stattgefunden, aber er meinte halt, mir dann auch immer erzählen zu müssen, er braucht das einfach und dann geht er halt morgens eine Viertelstunde unter die Dusche und macht das dann eben selber und abends geht er dann in sein Zimmer und hat auch immer schön gesagt, er geht jetzt oben unter das Dach, guckt sich seinen Film an und macht das und das. Und ja, das sind Dinge, die haben mich nicht interessiert, ne? Also das ist ja eh kein normales Leben. Für mich ist der Mann in seiner Sexualität gestört und auch in seinem Sozialverhalten, ne? Der hat bis heute auch keine, sind jetzt 5 Jahre her seit der Trennung, er hat auch keine Partnerin seit dieser Zeit, er gibt auch in dem Gutachten an, er braucht überhaupt keine Partnerin, ja, geht aber 3-mal am Tag unters Dach, ne? Also für mich ist das krank. Aber es interessiert keinen. Haben Sie mal diese Filme gesehen? Bitte? Haben Sie mal diese Filme gesehen, die er sich ansehen möchte? Nein, habe ich nicht gesehen. Vielleicht ist es auch besser so. Also es ist, also ich bereue es bis heute noch, weil an dem Tag, wo ich ausgezogen bin, bevor man die Schlüssel da ausgetauscht hat und ich nichts mehr rausholen konnte, habe ich zum ersten Mal überhaupt gesehen, dass es offenbar Filme gibt, weil da bin ich halt nochmal zum Schluss durch jede Schublade so gegangen und unter seinen ganzen Doktorarbeiten fand sich dann so ein Stapel mit Kassetten und da habe ich direkt das Ding dazu gemacht und man hätte es einfach rausnehmen sollen und man hätte es mitnehmen sollen. Das bereue ich bis heute noch, ganz ehrlich. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es diese Kassetten auch wirklich gibt. Ne? Also, waren das Videokamerakassetten oder VHS-Kassetten? Das sind so diese alten VHS-Kassetten gewesen. Ja, das ist so die Geschichte. Ja, in dem Moment, wo die Kinder aber sowas bestätigen mit dem Penis und dem Pobacken und so weiter, müsste man noch das Jugendamt unter Druck setzen können. Man müsste mal hinfahren, mit denen mal ein Interview machen. Das ist jetzt der nächste Schritt, den ich mir hier auch aufgeschrieben habe, wo ich sage, falls sich jetzt jemand hier von der Presse damit... Die werden wahrscheinlich keinen Menschen finden, sie müssen das selbst machen. Es geht nur, wenn man beispielsweise wie ich sowas im Internet verbreitet und dann natürlich die Leute auch filmt. Man kann auch zum Beispiel einen Staatsanwalt filmen, wenn er gerade aus dem Gebäude kommt. Das ist nicht verboten. Ich habe schon viele Leute gefilmt. Man muss eben gucken, wie also die reagieren. Es hängt davon ab, was man hinterher mit dem Film macht. Manche Leute müssen ja dann hinterher anonymisiert werden. Stimme verfremden, Gesicht verfremden. Je nachdem, wie in welchem öffentlichen Interesse dieser Mensch ist. Das ist verschieden. Aber das Filmen alleine nicht. Denn sonst könnte ja kein Kamerateam draußen spontan Leute ansprechen und interviewen. Wenn der Erste sagt, ich möchte das nicht, müsste man den Schluss ja ziehen, dass man die Kamera nie erst einschalten darf. Man muss ja immer erst fragen, darf ich gerade ein Interview mit Ihnen machen und filmen? Ich habe das auch schon überlegt, also ich die ganzen Bilder mal ins Netz zu stellen. Und ich muss auch erstmal ein Foto von diesem Richter Becker haben. Der ist mir ein ganz besonderer Dorn im Auge, dass der auf jeden Fall hier mal auf irgendeiner Seite erscheint. Auf jeden Fall, so wie Sie es gemacht haben mit den ganzen Fotos, das fand ich prächtig und das hat mich auch animiert. Welche Fotos? Diese ganzen Fotos von den Leuten, auch die Sie da auf der einen Seite vorstellen, Staatsanwältin, die da angeklagt wurde und Staatsanwalt in Bielefeld, irgendwas, irgendeine Seite war da. Ja, ich habe mehrere Webseiten. Ja, es ist sehr umfangreich, Ihre Internetseite hier. Konnte mir gestern Nacht nicht mehr alles anschauen. Ja. Auf jeden Fall war das wohl erstmal meine Geschichte. Wann kommt denn bei Ihnen der nächste Rechtsschritt? Das nächste Verfahren? Ja, der nächste Rechtsschritt ist so, dass ich jetzt gegen diesen Beschluss, der hier vor 4-5 Wochen reinkam, dass ich halt kein Sorgerecht zurückbekomme und kein Aufenthaltsbestimmungsrecht, dass das allein dem Vater zugesprochen wird. Dagegen habe ich jetzt eine Gehörfrüge eingelegt und da habe ich gerade heute ein Schreiben bekommen, dass man jetzt zu meiner Gehörfrüge nochmal das Jugendamt hört und die Verfahrenspflegerin und die Umgangspflegerin und alle möglichen Leute und dann wird die Gehörfrüge behandelt. Ne? Ich denke, Sie sollten mit dem Eilverfahren vorgehen und das Jugendamt da mal genauer untersuchen. Ein Eilverfahren jetzt? Wir wegen ja verschiedene Dinge. Das muss Ihr Anwalt Ihnen eigentlich sagen. Ein Eilverfahren, in dem Moment, was das Sorgerecht, ein Regelungsverfahren, Regelungsverfügung. Weil ein Vater, der seinen Kindern zeigt, wie der Penis dick wird, und der von hinten an die Kinder rangeht und all diese Dinge und Hundeleinen für die Kinder kauft, der scheint ja wohl eine Gefahr zu sein. Gewissen, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht irgendwo der Vater vielleicht ein paar Videokameras aufgestellt hat und sich so dann seine Filme besorgt, auch für andere. Warum sollte er sonst mit Hundeleinen? Vielleicht sind die Kinder ja sogar nackt gewesen. Ist ja nicht auszuschließen. Jedenfalls würden sich solche Kassetten mit nackten Kindern an Hundeleinen besser verkaufen lassen, als wenn die Kinder angezogen sind und an der Hundeleine geführt werden. In den Kreisen. Das sind vielleicht Sachen, die ich mit den Kindern auch nochmal besprechen muss. Wann kommen Sie, die Kinder? Kinder kommen in einer Woche wieder. Eine Woche wieder, für ein Wochenende? Für ein Wochenende. Eben, dann müssten Sie mal ganz genau ausfragen, die Kinder. Vielleicht können die Kinder das mal nachspielen, wenn sie sich nicht an alles erinnern können. Und dann sollte natürlich ein Zeuge dabei sein. Dann sollte man die Kinder auch mal vor der Kamera, so dass es natürlich gefällt, dann befragen, damit man dieses als Beweis aufbewahren kann, falls die Kinder hinterher von ihrer richtigen Aussage wieder abgebracht werden. Mit Druck und Trick, ne? Mit irgendwelchen Mitteln. Ja. Haben Sie eine Videokamera? Ich habe eine Videokamera, ja. Mit Full HD? Ich glaube, ja. Technisch bin ich nicht so bewandert, aber die ist relativ gut und neu noch, ja. Ja gut, also hochauflösend. Da kann ich auf jeden Fall was filmen, auf jeden Fall. Und Zeugen dabei haben, ne? Fremde Leute. Da kann ich Leute schicken oder ich könnte auch selbst kommen. Was das Einfachste wäre. Und das wäre dann natürlich eine Riesenblamage für das Jugendamt, weil es gibt ja schon andere Eltern, die auch sagen, das Kind wurde mir weggenommen, lebt jetzt bei einem Päderasten, der dann gegen Bargeldzahlung dann solche Dinge mit dem Kind macht und all solche Sachen. Da gibt es auch Fälle. Ja. Oder der Vater wurde erwischt mit dem Kind, wo das Kind da sich nackt mit dem Kind da im Bett gewesen ist, all solche Sachen. Gibt's auch. Und später hatte dann die Frau, die das gesehen hatte, Ja, das habe ich. nach der Trennung hatte sie dann Pistole am Kopf gehabt. Das habe ich, die Geschichte habe ich mir gestern angehört, ja. Ja, da gibt's mehrere solche Berichte. Ja, das ist jetzt so mein Schritt. Jetzt muss ich auf diese Gehörsrüge warten, also die Anhörungsrüge. Und bin eigentlich dabei, mir auch einen anderen Rechtsanwalt zu suchen, der hier ein bisschen mehr durchhackt, der vielleicht auch an die Öffentlichkeit geht. Die Rechtsanwälte würden sich damit ihren Beruf verscherzen. Ja. Sehr naheliegend. Die Rechtsanwälte müssen genau davor Angst haben. Sie dürfen normalerweise nicht auffallen, hat mir ein Vermieter erzählt. Er habe das von seinem Rechtsanwalt gehört, weil der Rechtsanwalt sonst riskiert, dass er nie wieder ein Verfahren gewinnt. Das Interview ist zu hören auf Bundeskommissar im Internet. Das U ist, YouTube. ja, weil die würden ja sonst, ja klar, die würden vor Gericht keine Schnitte mehr haben. Also den Eindruck habe ich mittlerweile natürlich auch gewonnen hier. Ne? Das ist ja auch jetzt mein vierter Rechtsanwalt, den ich hier schon habe. Und die erste Rechtsanwaltskanzlei hat relativ zügig das Mandat niedergelegt, weil sie ganz klar mit der ganzen Sache nichts zu tun haben wollten. Ne? Als sie hörten, dass mein Ex-Mann Staatsanwalt ist hier in Köln, da war die Sache sofort gelaufen. Ne? Also in dem Moment haben sie sich geweigert. Bitte? In dem Moment hatten sie sich geweigert. Ja, da haben die das einfach gesagt, dass sie die Sache nicht weiterführen wollen hier. Ja. Ich Das habe hat schon. hier irgendwo noch einen Brief liegen. Ich will mal gerade gucken. Habe ihn jetzt nicht vor mir, aber er stammt von einem Rechtsanwalt. Und dieser Rechtsanwalt war früher leitender Oberstaatsanwalt und hat sich in dem Brief geäußert, dass er sich weigert, gegen seine eigenen Kollegen vorzugehen. Ja, das sagt ja auch Das alles, ne? hat er geschrieben. Den Brief habe ich hier irgendwo liegen, aber jetzt nicht direkt vor mir. Ja, das sagt ja auch alles, finde ich. So, hier. Was habe ich denn hier liegen? Sehr geehrter Herr und so weiter, im letzten Abschnitt, Da es sich um das Verfahren Berliner Staatsanwältinnen und Staatsanwälte handelt, würde ich als ehemaliger Leiter der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Berlin ein Mandant in dem von Ihnen gewünschten Sinne ohnehin nicht annehmen, wofür ich um Verständnis bitte. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Karge, Rechtsanwalt, Dr. Jur, Hans-Jürgen Karge, Generalstaatsanwalt AD. Weigert sich, gegen seine eigenen Kollegen vorzugehen. Dann war es wahrscheinlich zur Amtszeit, wo er noch Staatsanwalt war, noch schlimmer. Dass es selbstverständlich ist, dass man gegen die eigenen Leute nicht vorgeht. Und dementsprechend kocht dann die Korruption über. Und da ist es auch ganz normal und leicht, dass ausgerechnet solche Personen dann auch mit Kinderpornos handeln könnten, auch straffrei. Und sie wissen ganz genau, wenn es aufliegt, dann haben sie gute Freunde, vielleicht sogar auch Kunden. Das ist ja auch klar. Ich meine, die handeln hier ja für ihren Kollegen, den Herrn Staatsanwalt, ne? Und wenn solche Dinge dauernd praktiziert werden, dann resultiert das natürlich später in den Gerichten und in den Staatsanwaltschaften und in den Polizeibehörden. Diejenigen natürlich vergrault werden, die nicht in dieses System passen, und letztendlich bleiben dann eigentlich nur noch Kunden für Kinderpornos und Rauschgifthändler über, die dann die Behörden füllen. Verstehen Sie? Das ist so eine Art Selektion. Ja. Es bleiben nur noch in den Behörden diejenigen über, die genau solche Verbrechen begehen und auch unterstützen. Weil die anderen wollen ja nicht mit solchen Leuten etwas zu tun haben, haben Angst, bleiben fern. Die Kriminellen untereinander, die kommen gut klar. Ja, das ist klar. Mhm. Das hat sich so entwickelt. Mhm. Das ist klar. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht auch dieser Herr Staatsanwalt, mit dem sie da mal verheiratet waren, die Hundeleien nicht gekauft hat, um da irgendwie sich einen einfachen, harmlosen Spaß zu machen. Sie sollten mal wirklich die Kinder befragen, was noch alles gewesen ist. Mhm. Und ob sie denn dabei angezogen waren, bei diesem Hundeleinenspiel. Mhm. Also ich habe dann in dem Moment erstmal nicht nachgehakt, weil der Peter gesagt hat, er war erst 5 und habe mir das einfach nur so erstmal erzählen lassen, war eh schon geschockt genug und habe das dann auch nur so wortgetreu erstmal wiedergegeben und dem Jugendamt halt mitgeteilt und dem Gericht. Und ja, selbst die Verfahrenspflegerin weiß das alles. Sagt dennoch, den Kindern geht's doch gut beim Vater. Ne? Ja, das sind alle Leute aus dem Milieu und nicht selten ist es so, dass dann eben die Kinder dann als Schauspieler dienen, um dann gewisse Fotos und Filme zu fertigen. Das ist ja schon in mehreren Fällen bekannt geworden. Auch die Jugendämter sind manchmal bereit, das zu unterstützen. Wenn sie es einmal getan haben, sind sie doch mit befangen. Ja, ich denke auch, ein Schritt muss auch sein, dann nochmal ans Jugendamt ranzutreten, und zwar wirklich auch mit der Kamera und denen einfach also mal alles nochmal vorzulegen und zu sagen, warum reagiert ihr da drauf nicht, ne? Mhm. Hat denn der Staatsanwalt, mit dem Sie verheiratet waren, mal irgendetwas über seinen Beruf erzählt? Ich weiß nur, dass er in der Abteilung für Betäubungsmittel gearbeitet hat oder zumindest da vielleicht auch noch arbeitet. Ich habe das dann nicht mehr verfolgt. Er hat ja, wie gesagt, die Erprobung angefangen, hat sie abgebrochen, weil er ja nicht fähig war und auch psychisch nicht in der Lage dazu war. Und dann habe ich nur noch mitbekommen, das war aber die Zeit, wo ich schon die Trennung in Gedanken vorbereitet hatte und mich auch nicht mehr mit dem Mann beschäftigt habe, nur mitbekommen, dass seine Kollegen ihn eigentlich in seine Abteilung nicht mehr zurückhaben wollten. Was draus geworden ist und ob er heute wieder in dieser Abteilung ist, das weiß ich nicht so genau. Lässt sich auch nicht richtig recherchieren, weil dieser Arbeits- und Verteilungsplan da vom Land oder Staatsanwaltschaft, der gibt ja keine Auskunft drüber. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ob er da wieder in der alten Abteilung ist. Ich vermute es aber. Er ist bei der Staatsanwaltschaft Köln oder bei einer anderen? Er ist bei der Staatsanwaltschaft in Köln hier, ja. Bei der Staatsanwaltschaft in Köln. Ja, und das ist ein Nebengebäude vom Amts- und Landgericht in Köln. Also das ist schon eine Einheit. Das heißt, es ist ein großer Bau. Das ist ein großer Bau. Richtig. Und die haben vermutlich doch die gleiche Kantine? Die haben mit Sicherheit die gleiche Kantine, ja. Das heißt, dass der Richter, der in ihrer Sache immer negativ beschieden hat, trifft sich... Das nicht. Nein? Das war der Richter hier am Amtsgericht in Bergstadtbach. Also die kommen nicht zusammen. Nee. Ach so. Ja, und das Oberlandesgericht selber hat auch einen eigenen Platz hier in der Stadt. Also die sind dann auch noch etwas entfernt. Aber da sind die Fäden ja, wie gesagt, gesponnen durch den Vater, ne? Der ja Oberstaatsanwalt gewesen ist. Und die... Wessen Vater? Bitte? Wessen Vater war Oberstaatsanwalt? Mein Vater war Oberstaatsanwalt hier in Köln. Wer? Sein Vater. Der Vater vom Staatsanwalt? Genau. Ach so. Naja, das macht die Sache ja noch komplizierter. Deswegen habe ich ja als kleine Krankenschwester, sage ich immer, hier überhaupt keine Schnitte, ne? Die können ja mit mir machen, was sie wollen. Wie gesagt, die ne, sagen, du bist erziehungsunfähig, du bist nicht bindungsilloyal, du bist bindungsilloyal, du bist krank, du ja. bist paranoid. Dir nehmen wir die Kinder weg. Also ihr Ehemann war Staatsanwalt und dessen Vater war Oberstaatsanwalt in Köln? Ja, richtig. Gibt es noch mehr Beziehungen? Und Ihr Bruder ist bei der Polizei in Bielefeld? Mein Bruder ist bei der Polizei in Bielefeld, ja. Aber die pflegen nicht so den Kontakt, die kennen sich jetzt nicht wirklich, ne? Mhm. Und dann gibt es halt diese Oberstaatsanwältin, die mit dem Vater von meinem Ex-Mann eine Lebensgemeinschaft führt, ohne dass der halt von seiner Frau geschieden ist hier. Und die ist halt auch Oberstaatsanwältin. Wobei ich nicht weiß, ob die nicht vielleicht langsam mal in Rente gegangen ist oder ob die noch tätig ist jetzt in diesem Jahr. Mhm. Eine Familienbande. Ja, eine Familienbande. Und die Schwester von ihm ist auch Oberstaatsanwältin, allerdings in Potsdam. Mhm. Mhm. Die habe ich nie kennengelernt. Also haben wir jetzt schon drei Staatsanwälte, kann man sagen. Wir haben schon drei auf jeden Fall. Mhm. Er ist Staatsanwalt, sein Vater ist Generalstaatsanwalt gewesen, war das so richtig? Oberstaatsanwalt. Oberstaatsanwalt gewesen. Ja. Und die Schwester ist... Die Schwester ist meines Wissens Oberstaatsanwältin in Potsdam. Ja. Und die Lebensgefährtin von diesem Vater, also von meinem Ex-Mann, der Vater, der hat eine Lebensgefährtin, mit der lebt er in Bad Honnef zusammen. Und die ist auch Oberstaatsanwältin, auch bei der Staatsanwaltschaft in Köln. Das heißt, eigentlich noch eine Arbeitskollegin von meinem Ex-Mann sozusagen. Mhm. Kann aber sein, dass die dies Jahr in Rente gegangen ist, keine Ahnung. Ja. Also es waren genug Leute hier vor Ort, die die ganzen Fäden ziehen konnten, ne? Ja. Ich werde Ihnen zu dem Thema noch einen Link senden. Ja. Da gibt es noch etwas, da einen Fall, den ich mal gefilmt habe, einen Herrn. Der hat einen Verkehrsunfall gehabt und da hat er gegen einen Staatsanwalt dann negativ, gegen den Sohn eines Staatsanwalts, so war es wohl etwa gewesen, negativ aussagen müssen. Mhm. Das hat ganz übel geendet, fast schon mit Mordversuch. Das war zwar nicht von dem eingefädelt, aber man hat es so gedreht, dass er verurteilt werden sollte, obwohl er und seine Frau Geschädigte waren. Ein ganz schlimmer Fall. Der ist von mir veröffentlicht worden und da schenke ich einen Link zu. Okay, gucke ich mir an. Ich meine, bei mir läuft es ja hier nicht wirklich viel anders. Ne? Man versucht mich ja auch mundtot zu machen. Das mit der Entmündigung hat nicht funktioniert. Ne? Da wollte er ja auch schon immer an das alleinige Sorgerecht dran, weil da kann er ja viel Geld sparen. Und aber ja. So wie Sie es jetzt anhört, sind Sie mit diesem Staatsanwalt schon beinahe im Bereich der organisierten Kriminalität und des Kindesmissbrauchs geraten. Ja, aber wie soll man das durchhacken? Wie soll man da durchkommen? Am nächsten Wochenende müssen Sie die Kinder genau befragen. Ja. Dann wird sich das sicherlich irgendwie schon herauskristallisieren. Und dann soll der Papa mal sagen, was er denn sich mit den Hundeleinen wirklich gedacht hat. Ich habe in meinem ganzen Leben noch niemals eine Hundeleine am Hals gehabt. Ich kenne auch keinen Menschen, der mir sowas mal erzählt hat. Sowas kennt man nur aus irgendwelchen sexuellen Spielchen. Also für mich hat das einen sexuellen Hintergrund. Ich meine, Kinder spielen schon mal, ich bin ein Hund und dergleichen. Ne? Aber wer als Elternteil geht denn dann in ein Geschäft und sagt, du, wir kaufen mal eben drei Hundeleinen und machen das mal so richtig. Ich meine, selbst wenn ich Hund spielen will als Kind, dann kann ich mal ein Stück Wäscheleine an meine Hosenbund knoten und sagen, so, ich bin jetzt dein Hund oder so. Das hat für mich eine völlig spielerische, normale Komponente. Aber für mich hat das, was da passiert ist, geht für mich in den sexuellen Bereich. Das geht für mich in einen Sadomaso-Bereich. Ja, eben. Und das mit dem Penis, der dann dicker wird, das ist ja auch ein bisschen schlüssig. Ja. Habe ich bei einem Mann noch nicht gesehen. Bei einem Fremden. Will ich auch nicht sehen. Nee. Und schon gar nicht macht man sowas von den eigenen Kindern. Also, aber ist ja einiges im Argen. Da ist einiges im Argen, ja. Aber wie gesagt, es interessiert sich keiner dafür. Es wird hier unter den Teppich gekehrt. Ja, Angst wahrscheinlich. Die Einzige, die immer wieder darauf hinweist. Aber mich versucht man ja einfach... Wirklich? Wenn man der Sache nicht nachgeht, dann ahnt man wohl, dass sie recht haben. Ja, aber ich verstehe ja irgendwo, warum, die können ja nicht auf einmal sagen, ja, die Frau hat ja recht, dann würden sie dem Herrn Staatsanwalt ja schaden und dann würden sie auch selber zugeben, dass sie nicht ordentlich gearbeitet haben. Das können die ja gar nicht. Die müssen ihren Weg ja weiterverfolgen. Man verfolgt ja diesen Weg nur dann weiter, wenn man denkt, es kommt nichts Schlimmes bei raus. Wenn man denkt, es kommt was Schlimmes bei raus, dann hat man Angst und sagt, Frau sowieso braucht eine Betreuung, die denkt sich das alles aus und das ist alles gar nicht so schlimm. Das ist doch naheliegend. Ja, aber was ich am allerschlimmsten finde, ist dann auf einmal zu sagen, gut, ne, du bist krank und nicht gesund hier, du bist auch bekloppt, was weiß ich. Die haben ja alles Mögliche versucht, ne? Die haben ja wirklich übelst mich auch beschimpft in ihren Schriftsätzen Das immer. möchte ich gerne mal schriftlich haben. Können Sie davon was kopieren? Diese ganzen, wie man mich betitelt hat. Wie man versucht hat, sie auszuschalten. Ja. Die Behauptungen, die Unterstellungen in ihrem Die habe ich. geistigen Bereich oder so, alles in dieser Richtung. Ja, das sind übelste Sachen. Ja, das möchte ich gerne mal sehen. Ja, das kann ich Ihnen gerne mal kopieren, dann schicke ich Ihnen das als Anhang. Ja, genau. Und ja, ich meine, ne, dann kann man aber doch nicht sagen, wir nehmen dir die Kinder weg, weil du bist unfähig. Es ist eine Gesellschaft, die interessiert sich nicht sehr für das, was stimmt, was nicht stimmt. Die konstruieren sich das, was sie haben wollen. Ja, aber selbst die Richter müssen sich doch eigentlich selber blöd vorkommen, wenn sie dann auf einmal 2 Jahre später sagen, so, jetzt hat man dir die Kinder abgenommen, jetzt bist du wieder grundgesund. Du bist 100% leistungsfähig, du hast auch gar keinen Schaden davon getragen, dir geht es auch psychisch total gut. Du kannst arbeiten gehen und kannst dem Herrn Staatsanwalt noch ein bisschen Kindesunterhalt beisteuern. Also da hört es für mich komplett auf, ne? Also die wissen auch halt selber gar nicht, wie sie mich behandeln sollen. Die können doch nicht sagen, 2 Jahre vorher, alles in Ordnung, wir nehmen mal die Kinder weg, da geht gar nichts mehr. Und 2 Jahre später bin ich Das sind halt alles, gesund, das sind ne? doch Taktiken. Die haben doch jeden Tag irgendwelche Fälle und immer wieder brauchen sie eine neue Taktik, um irgendein gewisses Ziel zu erreichen. Diese Leute sind nicht so, wie man so denkt, zurechnungsfähig, dass man bei den Leuten denken müsste, sie orientieren sich an der Vernunft. Das brauchen die nicht. Da liegt ja gerade diese Rechtsbeugung drin, die ich ja auch immer wieder Das beklagt ist doch habe, ne? Normalität. Und wann Rechtsbeugung beginnt, das ist von irgendwelchen Revisionsgerichten mal ganz intensiv gewürdigt worden und da gibt es ja gewisse Strafbarkeitslücken. Man will ja die Schwelle der Nachweisbarkeit einer Rechtsbeugung so hochhängen, dass man fast schon einem Richter nachweisen muss, dass er gewollt hätte, dass ein falscher Beschluss zustande kommt. Denken Sie einfach an Ronald Schill, ist verurteilt worden, später wieder freigelassen worden. Also freigesprochen worden. Es gibt noch schlimmere Dinge. Ja, ich weiß. Es gibt eigentlich, also seitdem ich mich damit beschäftige, stoße ich sowieso immer auf genug grauenvolle Geschichten, wo meine natürlich auch irgendwo dazu passt. Nur ich lasse mich einfach nicht kleinkriegen, ne? Ich weiß auch manchmal nicht, wo ich die Kraft hernehme, aber ich nehme sie mir. Hab hier mit Sicherheit auch meine Tage, an denen es mir nicht so gut geht. Aber ich raff mich wieder auf, weil ich mir sage, ne, du musst den Kindern helfen, die müssen da raus. Ne? Das ist für mich einfach, das ist für mich hier das oberste Ziel. Ich werde Ihnen mal einen Film von einem Richter zusenden, aber ich sage Ihnen nicht, was er darin macht. Ich werde es Ihnen nicht sagen, weil es auch eine Überraschung sein, ist schon schlimm genug. Es ist erfreulicherweise kein Fall aus Deutschland, aber der wurde heimlich gefilmt mit dem, was er da mit seiner Tochter gemacht hat. Die Tochter hat das nämlich heimlich gefilmt. Nicht sein, ne? Doch. Ach. War aber nichts Sexuelles. Nichts Sexuelles, aber er ist dann entlassen worden ganz schnell. Der war Richter gewesen. Und der Film wurde millionenmal angesehen. Bekannt geworden. So, dann werde ich Ihnen die E-Mail senden und ich muss jetzt wieder in die Ja. Küche, da ist was zu essen. Ich muss ich habe gerade schon einen Anruf gekriegt. Ich habe vergessen, meinen Freund abzuholen. Ja gut, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören. Ja, danke schön. Tschüss.